Fabrizio De André war ein bedeutender italienischer Sänger und Songwriter, der für seine tiefgründigen Texte und seine einzigartige Stimme bekannt war. Seine Lieder beschäftigen sich mit Themen von sozialer Ungerechtigkeit und menschlichem Schicksal. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevi un mio caffè. De André wurde am 18. Februar 1940 als Spross einer wohlhabenden Familie in Genua, Italien, geboren. Er studierte Musik, brach das Studium jedoch ab, um sich ganz der Musik zu widmen. Seine rasante musikalische Karriere begann in den 60er Jahren. Seine Lieder wurden schnell populär und er galt als einer der wichtigsten Vertreter der italienischen Liedermacher. Seine Musik ist eine Mischung aus Folk, Chanson und italienischer Tradition. Seine Texte oft poetisch und metaphorisch. De André beschäftigte sich in seinen Liedern unter anderem mit Liebe, Tod, Freiheit, sozialer Ungerechtigkeit und der menschlichen Existenz. Er hatte einen großen Einfluss auf die italienische Musik und wurde zu einer Ikone. Seine Lieder sind bis heute populär und werden von mehreren Generationen geschätzt. Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi li stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé.